so könnt ihr euch vom Ziele nie verirren. Sucht nur, die Menschen zu verwirren. Sie zu befriedigen ist schwer. Was fällt euch an? Entzückung oder Schmerzen? Geh hin und such dir einen anderen Knecht. Der Dichter sollte wohl das höchste Recht, das Menschenrecht, das ihm Natur vergönnt, um deinetwillen freventlich verscherzen. Wodurch bewegt er alle Herzen? Wodurch besiegt er jedes Element? Ist es der Einklang nicht, der aus dem Busen dringt und in sein Herz die Welt zurückerschlingt? Wenn die Natur des Fadens ewige Länge gleichgültig drehend auf die Spindel zwingt, wenn aller Wesen unharmonische Menge vertrisslich durcheinander klingt, wer teilt die fließend immer gleiche Reiche belebend ab, da sie sie rhythmisch regt? Wer ruft das Einzelne zur allgemeinen Weihe, wo es in herrlichen Akkorden schlägt? Wer lässt den Sturm zu Leidenschaften wüten, das Abendrot im ernsten Sinne glühen? Wer schüttet alle schönen Frühlingsblüten auf die geliebten Pfade hin? Wer flicht die unbedeutend grünen Blätter zum Ehrenkranz für Dienste jeder Art? Wer sichert den Olymp, vereinen Götter, des Menschen Kraft im Dichter offenbart? So braucht sie denn die schönen Kräfte und treibt die dichterischen Geschäfte, wie man ein Liebesabenteuer treibt. Zufällig naht man sich, man fühlt, man bleibt und nach wird man verflochten. Es wächst das Glück, dann wird es angefochten, man ist entzückt, nun kommt der Schmerz heran, und ehe man sich's versieht, ist's eben ein Roman. Lasst uns auch so ein Schauspiel geben. Greift nur hinein ins volle Menschenleben. Ein jeder lebt's, nicht vielen ist's bekannt. Und wo ihr's packt, da ist's interessant. In bunten Bildern wenig Klarheit, viel Irrtum und ein Fünkchen Wahrheit. So wird der beste Trank gebraut, der alle Welt erquickt und auferbaut. Dann sammelt sich der Jugend schönste Blüte vor eurem Spiel und lauscht der Offenbarung. Dann sauget jedes zärtliche Gemüte aus eurem Werk sich melancholische Nahrung. Denn wird bald dies, bald jenes aufgeregt, ein jeder sieht, was er im Herzen trägt. Noch sind sie gleich bereit, zu weinen und zu lachen. Sie ehren noch den Schwung, erfreuen sich am Schein. Wer fertig ist, dem ist nichts recht zu machen. Ein Werdender wird immer dankbar sein. So gib mir auch die Zeiten wieder, da ich noch selbst im Werden war, da sich ein Quell gedrängter Lieder ununterbrochen neu gebar, da Nebel mir die Welt verhüllten, die Knospe Wunder noch versprach, da ich die tausend Blumen brach, die alle Täler reichlich fühlten. Ich hatte nichts und doch genug, den Drang nach Wahrheit und die Lust am Trug. Gib ungebändigt jene Triebe, das tiefe, schmerzenvolle Glück, des Hasses Kraft, die Macht der Liebe, gib meine Jugend mir zurück. Der Jugend, guter Freund, bedarfst du allenfalls, wenn dich in Schlachten Feinde drängen, wenn mit Gewalt an deinem Hals sich allerliebste Mädchen hängen, wenn fern des schnellen Laufes Kranz vom schwer erreichten Ziele winket, wenn nach dem heftgen Wirbeltanz die Nächte schmausend man vertrinket. Doch ins bekannte Seitenspiel mit Mut und Anmut einzugreifen, nach einem selbstgesteckten Ziel mit holdem Irren hinzuschweifen, das, alte Herren, ist eure Pflicht, und wir verehren euch darum nicht minder. Das Alter macht nicht kindisch, wie man spricht, es findet uns nur noch als wahre Kinder. Der Worte sind genug gewechselt, lasst mich auch endlich Taten sehen. Indes ihr Komplimente drechselt, kann etwas Nützliches geschehen. Was hilft es, viel von Stimmung reden? Dem Zaudernden erscheint sie nie. Gebt ihr euch einmal für Poeten, so kommandiert die Poesie. Euch ist bekannt, was wir bedürfen, wir wollen stark Getränke schlürfen. Nun braut mir unverzüglich dran. Was heute nicht geschieht, ist morgen nicht getan, und keinen Tag soll man verpassen. Das Mögliche soll der Entschluss beherzt sogleich beim Schopfe fassen. Er will es dann nicht fahren lassen und wirket weiter, weil er muss. Ihr wisst, auf unseren deutschen Bühnen probiert ein jeder, was er mag. Drum schonet mir an diesem Tag Prospekte nicht und nicht Maschinen. Gebraucht das groß und kleine Himmelslicht, die Sterne dürfet ihr verschwenden, an Wasser, Feuer, Felsenwänden, an Tier und Vögeln fehlt es nicht. So schreitet in dem engen Bretterhaus den ganzen Kreis der Schöpfung aus und wandelt mit bedächtiger Schnelle vom Himmel durch die Welt zur Hölle. Ende der zweiten Szene.